Lektion 4 Übung 10 Ach, da sind Sie, Herr Wohlfahrt. Was machen Sie denn da? Wir brauchen Sie. Ich suche den Safe-Schlüssel. Wo ist denn nur der Schlüssel? Aber Sie sagen, Sie brauchen mich, Frau Holt? Nein, ich doch nicht. Aber da ist ein Kunde, der will etwas. Können Sie mal mit ihm sprechen? Aber selbstverständlich, Frau Holt. Und noch eins, Herr Wohlfahrt. Der Scanner von Frau Bellinghaus ist immer noch nicht in Ordnung. Können Sie mal... Kein Thema, Frau Holt. Das ist doch klar. Und in 20 Minuten beginnt unsere Besprechung. Bitte übernehmen Sie mal den Kaffeeservice. Logisch. Das mache ich. Und dann bitte noch das Protokoll schreiben. Heute noch. Kein Problem. Gern. Herr Wohlfahrt, können Sie nicht einmal Ja oder Nein sagen, wie jeder vernünftige Mensch? Natürlich, Frau Holt. Selbstverständlich, kein Problem. Das mache ich gern. Keine Frage. Das ist doch klar. Kein Thema. Logisch. Geht in Ordnung, Frau Holt. Ja oder Nein? Nein, da ist er ja.